Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for this morning. Danke für diesen Morgen. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Bless it to our hearts. Segne es für unsere Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. What the devil would like to do to us in our lives, was der Teufel in unserem Leben tun möchte, is he would like to get us to be discontent. Ist, dass er vor allem möchte, dass wir unzufrieden werden. And he does that by getting us to believe in promises that don't exist. Und er macht dies, indem er uns Glauben macht an gewisse Verheißungen, die gar nicht existieren. Look at 1 Timothy chapter 6 with me. Schaut einmal zum 1. Timotheus 6. Starting with verse 3. Fangen wir beim Vers 3 an. If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, so wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, und zwar den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, right? Teaching that conforms to godliness, nämlich Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist. That means teaching whose, which, let's say this, teaching whose end is, Lehre, an dessen Ende steht, that the nature of God would be manifested in my life. Dass eben die Natur Gottes, das Wesen Gottes in meinem Leben manifest wird. Verse 4. If a person doesn't believe this, Vers 4. So ist er aufgeblasen und weiß no, nicht. If a person doesn't believe this, also wenn jemand das nicht glaubt, if a person thinks that Christianity is anything less, also wenn jemand glaubt, dass das Christentum etwas Geringeres ist, then God being manifested in my body, als dass Gott sich manifestiert in meinem Leib, verse 4, he is conceited and understands nothing. Vers 4, so ist er aufgeblasen und weiß nichts. But he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen. And constant friction between men of depraved mind and deprived of the truth. Ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind. Now, how did all that come about? Nun, wie ist das alles zustande gekommen? Look at the next line. Schaut euch die nächste Zeile an. Who suppose that godliness is a means of gain? Und sie meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. It means this, they continually assume, das bedeutet, dass sie ständig annehmen, to be true, in der Wahrheit zu sein, that the end of godliness is my personal gain. Und zwar, dass das Ziel der Gottseligkeit ein Gewinn ist für mich selbst. They are believing in a counterfeit promise. Sie glauben eigentlich an eine gefälschte Verheißung. The Amplified Version says they continually. In der erweiterten Version heißt es, sie glauben ständig an. That means the word suppose is a repeated, continual action. Das heißt eben, diese Annahme wird immer wieder gemacht. They constantly make the false assumption. Sie machen also beständig diese falsche Annahme, that God's purpose in godliness, dass Gottes Zweck in der Gottseligkeit, is my personal gain, mein persönlicher Gewinn ist. Okay, verse 6. Vers but 6. Godliness actually is a means of great gain. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. When accompanied by contentment. Wenn sie mit großer Genügsamkeit einhergeht. Now I looked up the word contentment in the dictionary. Und dieses Wort Genügsamkeit habe ich nachgesehen im Wörterbuch. And it says desiring no more than what I have. Das bedeutet, nicht mehr zu wollen als das, was ich habe. And I thought, that's not a bad definition. Ich habe mir gedacht, das ist keine schlechte Definition. But how about this one? Aber wie wäre es mit folgender? Desiring no more than what God has promised me in Christ. nicht mehr zu wollen als das, was Gott mir in Christus verheißen hat. Godly contentment. Göttliche Genügsamkeit. Desiring no more, nicht mehr zu wollen, than what God has promised me. Als das, was Gott mir verheißen hat. In Christ. In Christus. Now in Galatians chapter 3, nun im Galaterbrief 3, and verse 16, if you turn there with me just briefly, wenn ihr dort kurz hinblättert mit mir, I want to show you something. Da will ich euch etwas zeigen. And bring out a principle here. Und hier ein Prinzip zum Vorschein bringen. The Apostle Paul is discussing the promises of God. Der Apostel Paulus diskutiert hier die Verheißungen Gottes. And he says in verse 16 of Galatians 3, und in Galater 3:16 heißt es, he says, now the promises were spoken to Abraham and to his seed. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. He does not say to his seeds, plural. Er spricht nicht und seinen Nachkommen. But rather to one and to your seed, that is Christ. So wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. And here's und der ist Christus. Here's the principle this morning, und hier ist das Prinzip heute that Morgen. My contentment, meine Zufriedenheit, which is great gain, welche ein großer Gewinn darstellt, my life with God, mein Leben mit Gott, and contentment, und Genügsamkeit, is great gain, ist ein großer Gewinn. But my contentment, aber meine Genügsamkeit, is directly proportional, ist in direktem Zusammenhang, to how accurately I understand what God has promised, mit den Verheißungen Gottes und wie ich sie akkurat verstehe, and what God has not promised, und auch mit dem, was Gott eben nicht verheißen hat. The devil's plan is to get me to forget what God has promised. Der Plan Satans lautet: Vergiss, was Gott dir verheißen hat. And to believe in something he has not promised. Und gleichzeitig glaube an Dinge, die er nicht verheißen hat. Paul was very accurate here. Der Paulus war hier sehr genau. He said these promises to Abraham. Er hat gesagt, diese Verheißungen an Abraham. They were to his seed. Die waren an seine Nachkommen gerichtet. Meaning one. Und zwar an einen einzelnen, meaning dein Nachkommen. Christ. Nämlich Christus war gemeint. Wow. He's very accurate. Er ist das sehr genau. Now last week we had the Lord's Supper. Nun letzte Woche feierten wir das Abendmahl. And we are celebrating the body and blood of Christ. Wir feiern da das Blut und den Leib Christi. Forgiveness of sin. Die Vergebung der Sünden. Proclaiming his death until he returns. Seinen Tod verkünden wir, bis er wiederkommt. And then we pray for needs. Und dann beten wir um Bedürfnisse. Any kind of needs, emotional, physical, entweder körperliche Nöte oder emotionale Nöte, finanzielle Nöte. In the family. In der Familie. And oftentimes are for the most part the Lord's Supper. Und sehr oft ist das Abendmahl, or let's say the primary part of the Lord's Supper, oder sagen wir der wichtigste Hauptteil, is that a man would examine himself in 1 Corinthians 11. Besteht darin, dass ein Mensch sich überprüft, so wie es im 1. Korinther 11 heißt. Examine his relationship with the Lord and with his brethren. Und zwar seine Beziehung mit dem Herrn und mit seinen Geschwistern überprüft. Lest he partake of the Lord's Supper in an unworthy manner. Damit er das Abendmahl nicht auf unwürdige Weise einnimmt. And be guilty, it says, of the body and blood of Christ. Und sich dadurch schuldig macht des Leibes und des Blutes Christi. And Paul said to the Corinthians, and because some of you or many of you, he says, und Paulus sagt zu den Korinthern, weil viele von euch partake of the Lord's Supper in an unworthy manner, am Abendmahl in unwürdiger Weise teilnehmen, you are sick, seid ihr krank, and some of you even die. Und manche von euch sind sogar gestorben deshalb. This issue of receiving forgiveness, nämlich diese Sache, die Vergebung zu erlangen, and manifesting the nature of God, und das Wesen Gottes auszudrücken, is a big thing with God. Das ist etwas ganz Wichtiges für Gott. Because Paul said in 1 Timothy 1:5, weil Paulus im 1. Timotheus 1,5 sagt, the end of the commandment, das Ende oder das Gesamte am Gebot, the purpose of our teaching, die Absicht unserer Lehre, is love. ist die Liebe. It's love. It's God's love. Das ist die Liebe, Gottes Liebe. Manifested through us. Durch uns hindurch gewirkt. Now, I want you to turn with me to 1 John chapter 3. Blättert zum 1. Johannes 1:3. 1 John chapter 3. Kapitel 3, pardon. 1. Johannes Kapitel 3. Now, regarding sin. Nun, die Sünde betreffend. Has God promised that he would forgive us? Hat Gott uns da verheißen und versprochen, dass er uns vergeben würde? If we confess our sin. Wenn wir unsere Sünden bekennen. How many people believe and know that God has promised forgiveness? Wie viele von uns wissen das und glauben das, dass Gott uns vergibt? This is a promise from God. Das ist ein Versprechen von Gott. And as we accurately understand his promises, und wenn wir seine Verheißungen ganz genau verstehen, we experience his nature. Dann erfahren wir auch sein Wesen. And as a result, we are content in our life. Und als Ergebnis davon haben wir dann Genügsamkeit in unserem Leben. One of the biggest or the greatest ways the devil unsettles us. Aber eine der raffiniertesten Weisen, wie Satan uns da bloßstellt, brings in discontentment und diese Unzufriedenheit hineinbringt, is to get us to assume that God has promised something he actually has not. Ist es eben, dass Gott, also dass wir annehmen, dass Gott Dinge verheißen hat, die er eigentlich nicht verheißen hat. Does God heal today? Heilt heute Gott? Yes, he does. Ja, er macht das. He healed then. Er hat damals geheilt. And Jesus is the same yesterday, today and forever. Und Jesus ist dasselbe damals, heute und auch für alle Zeit. Hebrews 13. Hebräer 13. We have all seen healings. Wir haben alle Heilungen erlebt. Most of us. Gesehen. Many of us have been healed. Manche wurden auch geheilt. Miraculously. Auf ganz wunderbare Weise. But the principle from last week. Aber das Prinzip der letzten Woche. Is God obligated to heal us? Lautete, ist Gott verpflichtet, uns zu heilen? Has he promised he would heal us? Hat er versprochen, dass er uns heilen würde? In the same way he promised he would forgive us? Auf dieselbe Art und Weise, wie er uns versprochen hat, zu vergeben? Look at 1 John chapter 3. Schaut einmal im 1. Johannes 3. Verse 2. Vers 2. Beloved, Geliebte, now we are children of God. Jetzt sind wir Kinder Gottes. And it has not appeared as yet what we will be. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. We know when he appears. Wir wissen, dass we will be like him. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Because we will see him just as he is. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. This is a promise from God. Das ist eine Verheißung Gottes. This is a promise that I and we will be just like Jesus is. Das ist eine Verheißung Gottes, dass ich und ihr, wir zusammen so sein werden wie Jesus auch. When the trumpet sounds, wenn die Trompeten erschallen, mortality takes on immortality. Dann wird die Sterblichkeit die Unsterblichkeit annehmen. I will look at my fingers. Ich werde auf meine Finger blicken. I will bite them. Ich werde da reinbeißen. I will feel my face. Ich werde mein Gesicht angreifen. And my hair. Und meine Haare. And I will think, wow, my feet. Und meine Füße. Und ich werde mir denken, unglaublich. Und dann werde ich auf den Herrn blicken. And as he is, und so wie er ist, so are we. So sind auch wir. And death has been swallowed up. Und der Tod wurde da hinweggespült. And his victory is now complete. Und sein Sieg ist jetzt völlig. And the resurrection of our body has taken place. Und die Auferstehung unserer Leiber, sie ist jetzt vonstatten gegangen. This has been promised. Das wurde verheißen. This is part of our contentment. Das ist ein Teil unserer Genügsamkeit. This has not been promised now. Das hat nicht das ist keine Verheißung für jetzt. We will be like him. Das heißt, wir werden sein wie er. For someone to preach, und für jemand, der da predigt, that we can be like him now in this physical body, dass wir jetzt in unserem physischen Leib so sein können wie er, is someone who is teaching something that's not right. Das würde bedeuten, das ist eine Lehre, die nicht stimmt. And the result is discontentment. Und das Ergebnis davon wäre ein Unzufriedensein. Contentment. Zufriedenheit. I desire nothing more than what God has promised me. Ich verlange nach nichts mehr als das, was Gott mir verheißen hat. But God has promised me many things. Aber Gott hat mir viele Dinge verheißen. He will always be with me. Er wird immer bei mir sein. Even till the end of the age. Bis ans Ende aller Zeiten. He has promised me his peace. Er hat mir seinen Frieden verheißen. See, the difference is when I know what he has promised. Nun, der Unterschied liegt darin, dass ich weiß, was er verheißen hat. I can call upon the Lord. Ich kann den Herrn anrufen. And I can walk by faith in the promise. Und ich kann im Glauben in diesen Verheißungen wandeln. No matter what the circumstances. Ganz gleich in welchen Umständen ich mich befinde. Do you understand? Versteht ihr das? He gives peace that passes understanding. Er schenkt Frieden, der unser Verständnis übersteigt. Philippians 4:7. Philipper 4:7. He gives it now. Er gibt diesen Frieden jetzt. That's promised now. Das wird für jetzt verheißen. Galatians chapter 5. Galater 5. Verse 22. Vers 22. The fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. This is a promise. Das ist eine Verheißung. The fruit of the Spirit is love. Die Frucht des Geistes ist die Liebe. Joy. Freude. Peace. Frieden. Long suffering. Langmut. Gentleness. Freundlichkeit. Goodness. Güte. Meekness. Sanftmut. Faithfulness. Treue. Self-control. Selbstbeherrschung. This is promised. Das ist verheißen. This is ours now. Das gehört uns jetzt. And the devil has a strategy. Und der Teufel hat eine Strategie. A twofold strategy. Eine zweifache Strategie. He wants me to be satisfied with less than what Christ is giving me. Er möchte, dass ich mit weniger zufriedengestellt werde als das, was Christus mir gegeben hat. Let me say this again. The devil wants me to be content. Also nochmals, der Teufel möchte, dass ich zufriedengestellt bin. With less than what Christ died for. Mit weniger als dem, wofür Christus starb. To give me. Es mir zu geben. There's a satanic contentment. Da gibt's eine satanische Zufriedenheit. There's churches that live in a satanic contentment. Es gibt Gemeinden, die leben in einer satanischen Zufriedenheit. They don't want to grow. Die wollen gar nicht wachsen. When the Lord promised, obwohl der Herr ja verheißen in hat, Psalm 2:8, im Psalm 2:8, ask of me. Bittet von mir. Ask of me. Bittet von mir. I will give you the nations as an inheritance. Ich will euch die Nationen als Erbe geben. Ask of me. Bittet das von mir. This speaks to, of Christ. Da ist die Rede von Christus. It's a messianic psalm. Ein messianischer Psalm. But we are his body. Aber wir sind sein Leib. And in Christ we can ask. Und in Christus können wir fragen und bitten. I asked. Ich fragte, years ago, vor Jahren schon, when I was 19 years old, digging ditches to build houses. Als ich 19 Jahre alt war und da Löcher und Gruben grub, um Häuser zu laying bauen, in pipes around the foundation, und da gewisse Rohrleitungen legte, and bringing Bible verses in my pocket, und ich habe die Bibelverse in meiner Tasche gehabt, Christian Radio, das christliche Radio, Message Tapes, Aufnahmen von Botschaften. And I would say, oh Lord, und ich habe dann gesagt, oh Herr, I want to be a missionary. Ich möchte ein Missionar werden. I want to take your word into all the world. Ich möchte dein Wort hinaustragen in die ganze Welt. I want to be a preacher. Ich möchte ein Prediger sein. If it's okay with you, wenn das für dich in Ordnung ist. You said, du hast gesagt, ask and I will give you the nations as your inheritance. Du hast gesagt, bittet und ich will euch die Nationen zum Erbe geben. This is accurate. Das ist genau. There's a satanic contentment. Es gibt eine satanische Zufriedenheit. Satan says, God wants you to be content. Let's be content. Satan sagt, Gott möchte, dass du zufrieden bist. Also sei nur doch zufrieden. Let's not grow. Wir wollen nicht wachsen. Let's not have anyone come. Es soll dann niemand weiter hinzukommen. Let's not have people use their gifts. Wir wollen nicht, dass die Leute ihre Gaben da verwenden. Let's not encourage people to experiment. Wir wollen die Leute nicht dazu ermutigen, Experimente and zu machen. And reach out with different things. Und da hinauszureichen mit verschiedenen Let's Dingen. Be content. Lasst uns doch zufrieden sein. It's satanic. Das ist satanisch. Because God has promises. Weil Gott hat ja Verheißungen and gegeben. They're accurate. Und die sind ganz genau. In James 1:5. In Jakobus 1:5. If anyone lacks wisdom, let him ask. Wenn es jemand an Weisheit mangelt, dann soll er darum bitten. Of God. von Gott. And God will give it generously. Und Gott gibt gerne. Wow! Somebody say wow. Wow. It's awesome. Wow! Das ist doch wunderbar. This is accurate. Das ist ganz genau ausgedrückt. 2 Timotheus 2:7. 2. Timotheus 2:7. Timothy, consider what I say. Timotheus, bedenke, was ich sage. Because the Lord will give you understanding in everything. Weil der Herr wird dir auch Verständnis geben in allen anderen Dingen. Somebody say, wow! This is a promise. Also jemand soll mal sagen, wow, das ist eine Verheißung. Lord, I need understanding. Herr, ich brauche Verständnis. With the worship. In Bezug auf die Anbetung. With connecting people to people. Wie ich die Leute zusammenbringen kann. With reaching out. Wie ich hinausreichen kann. With raising up men. Wie ich Männer dazu erziehen kann. With being a servant leader. Und mit dem, dass ich ein Diener sein with möchte. Being everything I need to be. Ein dienender Leiter, all das, was ich sein soll. You promised it. Du hast das verheißen. You didn't say in most things. Du hast nicht gesagt in den meisten Dingen. You said in everything. Du hast gesagt in allem. It's accurate. Das ist doch ganz genau. Amen. Amen. This is awesome. Das ist wunderbar. Thank you. Danke. This is great. Das ist großartig. The devil wants me to be content with nothing. Der Teufel möchte, dass ich mit nichts zufriedengestellt this werde. Is not what God is talking about. Aber davon spricht Gott nicht. God wants me to be content with everything he's offering me in Christ. Gott möchte, dass ich zufrieden bin mit allem, was er mir in Christus gibt. He doesn't want me er möchte nicht to focus on things, dass ich mich auf Dinge konzentriere, that he's not promised, die er nicht verheißen hat. And to keep asking him and asking him, und dann immer wieder darum bitte und immer wieder. Being discouraged, und dann entmutigt werde. Never listens to me. Ah, er hört mir nie zu. Did he promise you that? Hat er dir das verheißen? Did God ever promise anyone, hat Gott jemals irgendjemand verheißen, that they would get married? Dass er zum Beispiel heiraten wird. That they would have children. Also dass sie Kinder haben werden. In Psalm 128 it says the man who fears the Lord will have children. Im Psalm 128. Also 128 heißt es will have a house full of children. Dass jemand ein Haus voller Kinder haben wird. He will have many children. Er wird viele Kinder haben. I got a phone call from someone from another church. Ich habe einen Anruf erhalten von jemand aus einer anderen Gemeinde. And he said to me, und dieser Mensch hat zu mir gesagt, Rob, Robert, do you fear God? Fürchtest du Gott? Yeah. Ja. Well, you don't have children. Nun, du hast keine Kinder. So what does that tell you? Nun, was sagt dir das? You don't fear God. Du fürchtest Gott nicht. Right? He was making a standard. Er hat einen Standard erhoben out of a gracious promise, in Bezug auf eine gnadenvolle Verheißung, to God-fearing people, die gottesfürchtigen Menschen gegeben and ist using it now, und hat sie jetzt verwendet as a weapon of destruction, als eine Waffe der Zerstörung. Do I not have children? Habe ich keine Kinder? Is my life not filled with children? Ist mein Leben nicht ausgefüllt mit Kindern? Is my life not filled with too many children? Ist mein Leben nicht ausgefüllt mit zu vielen Kindern? Are children not coming out of my ears? Kommen mir da die Kinder nicht schon aus den Ohren raus? Did Jesus have children? Hat Jesus Kinder gehabt? Physical children. Nämlich körperliche Kinder? No. Did Jesus fear God? Hat Jesus Gott gefürchtet? Yes. Ja. So watch the way you apply a promise. Also beachtet die Art und Weise, wie ihr Verheißungen anwendet. Look at the scripture. Schaut euch die Schrift an. Look at different men of God, women of God. Und schaut euch verschiedene Männer und Frauen Gottes an. The devil has a plan to confuse us with the promises of God. Weil der Teufel hat einen Plan, uns darin zu verwirren. So number one. Also Punkt 1. The devil wants us to be content with nothing. Der Teufel möchte, dass wir zufrieden sind mit nichts. Someone is in our church now, they said to me. Da ist jemand zum Beispiel jetzt in unserer Gemeinde. You know, in my old church I was content. Und dieser Mensch hat zu mir gesagt, weißt du was, in meiner alten Gemeinde, da war ich zufrieden. I was. Ich war's. Until I realized everything that I was missing. Bis mir klar wurde, was mir alles fehlt. I was content with no peace. Ich war zufrieden mit keinem Frieden. I was content with no joy. Ich war zufrieden ohne Freude. I was content doing nothing for God. Ich war zufrieden, nichts für Gott zu tun. You see, this is satanic. Aber seht ihr, das ist satanisch. It's not a godly contentment. Das ist keine göttliche Zufriedenheit. We should have a godly discontentment. Wir sollten eine göttliche Unzufriedenheit haben. And that haben. Means I'm not content. Und das bedeutet, ich bin nicht zufrieden. With anything less than all that God wants for me. Mit etwas, das auch nur geringer ist als all das, was Gott für mich will. I'm pressing toward the promises. Ich richte mich aus nach den Verheißungen. I want to experience everything. Ich möchte alles erleben. Wait a minute, God has given me a gift. Moment mal, Gott hat mir eine Gabe geschenkt. 1 Peter 4:10. 1. Petrus 4:10. Every believer has a gift. Jeder Gläubige hat eine Gabe. Every believer has a call. Und jeder Gläubige hat eine Berufung. I don't want to stand before the Lord. Ich möchte nicht vor dem Herrn stehen. On that day. An diesem Tag. In Romans 14:12. Wie es in Römer 14:12 heißt. And the Lord asks questions. Und der Herr wird Fragen stellen. And I stand there. Und ich stehe dann dort. And I didn't know. Und ich habe das nicht gewusst. I didn't know that, Lord. Das habe ich nicht gewusst, Herr. Why didn't you? Seek. Warum hast du nicht danach gesucht? I promised you. Ich habe dir das verheißen. Ask, and it will be given. Bittet und es wird euch gegeben werden. Seek. Suche. And you will find. Und ihr werdet es finden. Knock. Klopft an. It will be opened. Und es wird euch aufgetan. Why didn't you do that? Warum hast du das nicht gemacht? I don't know. Ich weiß nicht. I was like content. Ich war irgendwie zufrieden. Sure you were. You should have been discontent. Ja, sicherlich, das warst du, aber du hättest unzufrieden sein sollen. You should have had a godly discontentment. Du hättest eine göttliche Unzufriedenheit haben sollen. And go after the promises. Und solltest diesen Verheißungen nachgehen. And find contentment in the promises. Und dann in den Verheißungen deine Zufriedenheit finden. Now, I've put together a little PowerPoint thing here. Can you put that on for me? Und ich habe da etwas zusammengestellt am Beamer. This comes from 2 Corinthians chapter 12. Das kommt aus dem 2. Korinther 12. In the New American Standard Bible and the Elberfelder. Und zwar in der neuen amerikanischen Version und auch in der Elberfelder. First slide. Okay, this is verse 7 of chapter 12. Da ist das 7. Kapitel vom also Vers 7 von Kapitel 12. Paul writes, because of the surpassing greatness of the revelations. Der Paulus schreibt, auch wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarungen. What's he talking about? Wovon ist hier die Rede? The revelation of grace. Die Offenbarung der Gnade. Christ had spoken to him. Christus hat zu ihm gesprochen. He had seen Christ. Er hat Christus gesehen. He'd even been to heaven. Er war sogar in den Himmel entrückt. 2. Corinthians 12. 2. Korinther 12. Now watch what he says. Because of all this. Also beachtet, was er da sagt. Wegen dieser Dinge. For this reason. Darum. There's a reason why there's certain things in our lives. Es gibt einen Grund für gewisse Umstände in unserem Leben. And there's a reason why certain things that we don't like are there. Und es gibt auch einen Grund, warum gewisse Dinge in unserem Leben da sind, die wir nicht For mögen. For this reason, go ahead. Darum. To keep me from exalting myself. Damit ich mich nicht überhebe. God's biggest problem with us is pride. Das größte Problem, das Gott mit uns hat, ist unser Stolz. And God wants to keep me from being proud. Und Gott möchte mich davon abhalten, dass ich stolz bin. Go ahead. There was given to me a thorn in the flesh. Wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Now, this will probably not happen to most of us. Nun, das ist vielleicht für nicht alle der Fall. This is a privilege. Das ist ein Privileg. A thorn in the flesh. Ein Dorn im Fleisch. The reason it won't happen to most of us is we have so many already. Und der Grund, warum das für die meisten von uns nicht zutreffen wird, ist, weil wir schon so viele Dorne haben. God doesn't need to give us one more. Gott muss uns da nicht noch einen Dorn geben. We are so discontent in areas. Wir sind in Bereichen schon so unzufrieden. The thorn is given to humble me. Weil der Dorn ist gegeben, um mich zu demütigen. Next slide. a messenger from Satan to torment me. Ein Engel Satans, dass mich mit Fäusten schlage. Now, the Apostle Paul had an eye disease. Nun, der Apostel Paulus hatte eine Augenkrankheit. It's called ophthalmia. Eine Ophthalmia. Ophthalmia. Ophthalmia. And ophthalmia. Also ophthalmia. Yeah. And it was this dripping, pussy kind of an eye disease. So ein träufelndes, ein Auge, das rinnt. Und it was crusty, you know, crusty. So also verkrustet. And then it would drip. Und dann rann das. Like white pus. Ja, da kommt so eine weiße Substanz and raus. This could have been his thorn. Das hätte sein Dorn sein können. He was going blind. Er war am Weg auf, zum Blindwerden. Many people have different ideas what the thorn was. Viele Leute haben da verschiedene Vorstellungen, was dieser Dorn bedeutete. My first idea is that it's this eye disease. Aber meine erste Idee dazu ist, das ist diese Augenkrankheit and gewesen. It torments him every day. Und das quält ihn jeden Tag. It's a supernatural thing. Es ist etwas Übernatürliches. Go to the next slide. To keep me from exalting myself. Damit ich mich nicht überhebe. Did you go backwards or forwards? Can you go forwards? Concerning this. Also dessetwillen. Now, how many people have something that they would consider this thing? Wie viele von euch haben denn etwas, die eben genau sagen, das ist es? It might be a person in your family. Das kann zum Beispiel ein Mensch sein in deiner Familie. Your son-in-law. Oder dein Schwiegersohn. Your mother-in-law. Oder deine Schwiegermutter. Concerning this. Also das jetzt betreffen, um this deswegen. Ever-present thing. Dieses immer anwesende Ding. I implored the Lord three times. Um dessetwillen habe ich dreimal den Herrn angerufen. Three specific times. Dreimal ganz spezifisch. He must have been fasting and praying. Er hat auch gefastet, denke ich, und gebetet. Three separate times. Dreimal separat. Intensely. Auf ganz intensive Weise. Go further. That it might leave me. Dass von mir ablassen möge. How many people have prayed those words that it might leave me? So wie viele haben schon mit solchen Worten gebetet, dass das aufhört? That dass, they might leave me. Dass die mich da, dass die von mir ablassen mögen. That he might leave me. Dass mich verlassen that möge. This might leave me. Dass diese Sache mich verlassen möge. This is real. Das ist wahrhaftig. But look what happens. Aber schaut mal, wie es dann weitergeht. And he said to me. Und hat zu mir gesagt. My grace is sufficient for you. Meine Gnade genügt dir. This is a promise. Das ist eine Verheißung. All that I am, alles was ich bin, is enough. Das reicht. All the strength that I'm offering you, all die Stärke, die ich dir da anbiete, is enough. Genügt dafür. My presence, meine Gegenwart, is enough. Ist genug. My promises. Meine Verheißungen. If you seek them, wenn du danach suchst and search them out, und sie herauszufinden versuchst, they're enough. Dann reichen sie für dich. For power is perfected in weakness. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Next one, please. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Transparency. Durchsichtig sein. I'm not in competition with people. Ich stehe in keinem Wettbewerbsverhältnis mit Leuten. I would rather boast about my weaknesses. Ich möchte mich da lieber in meinen Schwachheiten rühmen. So that the power of Christ may dwell in me. Damit die Kraft Christi bei mir wohne. I'm not afraid. Ich habe keine Angst. That people know what my weaknesses are. Dass Leute von meinen Schwachheiten wissen. I'm not afraid that people know that I have a reading disorder. Ich habe kein Problem damit, dass die Leute wissen, dass ich Probleme habe beim Lesen. It's just an opportunity for Christ to prove all the more. Es ist bloß eine Gelegenheit für Christus, sich noch mehr zu beweisen that darin. That wisdom is something that is far more than natural. Dass die Weisheit weit über das hinausgeht, was natürliche Weisheit bedeutet. I'm not hiding things and trying to boast in certain things. Ich verberge da nicht Dinge und rühme mich in anderen Dingen. His power is perfected in weakness. Seine Kraft ist in mir zur Vollendung gelangt, in der Schwachheit. Disadvantage. In diesen in den Nachteilen. That's where it's perfected. Darin ist es vollendet worden. Next one. Therefore I am well content. Deshalb habe ich wohlgefallen. And there's our theme. Und da ist unser Thema. I am well content. Ich bin zufrieden. I'm satisfied with God's promises. Ich bin mit den Verheißungen Gottes zufriedengestellt. I am desiring nothing more than what God has promised. Ich verlange nicht nach noch mehr als das, was Gott mir verheißen hat. I am well content with. Deshalb habe ich wohlgefallen. Weaknesses. An Schwachheiten. I'm content. Ich bin damit zufrieden. You know why? God is so much more powerful. Und wisst ihr warum? Weil Gott einfach so viel mächtiger ist. Next one. With insults. An Misshandlungen. Matthew 5:12. Matthäus 5:12. If you are insulted, persecuted, wenn du verfolgt wirst oder beleidigt wirst, for Christ's sake, um Christi willen, rejoice, dann erfreue dich, because your reward in heaven is great. Dann erfreut euch daran, weil euer Lohn im Himmel wird groß sein. A promise, eine Verheißung, brings contentment. Eine Verheißung bringt Zufriedenheit in a circumstance. In den Umständen. With distress. An Nöten. With persecution. An Verfolgungen. Plural. Mehrzahl. With difficulties. An Ängsten. For Christ's sake. Um Christi willen. Why for Christ's sake? Warum um Christi willen? Why not for my sake? Warum nicht um meines willen? Because Christ is looking to manifest himself through somebody. Weil Christus danach Ausschau hält, sich durch jemanden zu manifestieren. And we'll close with this. Und mit dem wollen wir abschließen. For when I am weak, denn wenn ich schwach bin, I am strong. Dann bin ich stark. This is divine contentment. Das ist göttliche Zufriedenheit. The promises of God. Die Verheißungen Gottes. And let's just close again with this principle. Mit diesem Prinzip schließen wir ab. My contentment. So mein Zufriedensein is proportional. Steht im direkten Zusammenhang. Directly proportional. Direkter Zusammenhang. To how accurately I know what he has promised. Wie genau ich weiß, was Gott verheißen hat. And what he has not promised. Und was er nicht verheißen hat. Can God heal me of a back problem? Kann Gott mich heilen in Bezug auf ein Rückenleiden? Sure. Ja, sicherlich. Just like that. Einfach so. Can God heal me of Ischias? Kann Gott mich da heilen, wenn ich Ischias Probleme habe? Sure. Sicher. Just like that. Einfach so. Can God heal an ear problem? Kann Gott Ohrenprobleme heilen? Sure. Sicherlich. Just like that. Einfach so. Will God always do it the moment I pray? Wird Gott das immer tun in dem Moment, in dem ich bete? No. Nein. He's got higher things. Er hat da höhere Gedanken. He's got things he wants me to learn in them. Er hat Dinge für mich, die ich lernen soll in dieser Situation. Should I not ask? Soll ich dann nicht darum bitten? Oh, no, definitely ask. Nein, sicher, klar, bete dafür. He might just heal you. Vielleicht heilt dich vielleicht. But he might not. Aber vielleicht auch nicht. Because he didn't promise me that he would. Weil er nicht verheißen hat, dass er es tun würde. But he didn't promise me that he wouldn't. Aber er hat auch nicht verheißen, dass er es nicht tut. Do you understand? Versteht ihr And das? Now I have amazing contentment. Und jetzt habe ich ganz unglaubliche Zufriedenheit. When I hurt my back, als ich mich da am Rücken verletzte, this building, wie ich dieses Haus hier renovierte, da hatte ich so starke Ischias-Probleme, dass ich nicht schlafen konnte. Meine Frau hat die Hände aufgelegt, und ich glaube, jeder hat die Hände aufgelegt, und ich habe gebeten, Herr, nimm das weg. And then the Lord just said to me, und dann hat der Herr zu mir gesagt, I'm going to teach you something through this. Ich werde dich durch diese Sache etwas lehren. I'm going to tell you what it is. Und ich werde dir sagen, was das you ist. Do too much, du machst zu viel. And you don't have other people do it. Und du lässt andere es nicht tun. And now you can't do it. Und jetzt kannst du es nicht mehr tun. What do you think of that? Was denkst du darüber? Oh, I don't like that. Ah, das mag right. ich nicht. You can't do the things that you do. Ja, das kannst du nicht tun, was du tust. Also lass andere Leute da hineinkommen. Because my natural thinking is this. Weil in meiner natürlichen Gesinnung denke ich, by the time I ask somebody, wenn ich da jemand gefragt habe, jetzt, I could do it myself. Da habe ich es schon längst selbst gemacht. And everybody's so busy anyway. Und jeder ist ohnehin so beschäftigt. But you know what I found out? Aber wisst ihr, was ich da herausgefunden people aren't habe? That busy. Die waren nicht so beschäftigt. And people want to help. Und Leute wollten helfen. And there was an amazing blessing in it. Und da gibt es einen unglaublichen Segen darin. And 5 years later, und 5 Jahre danach, it hardly hurts me now. Jetzt schmerzt es eigentlich it's kaum like mehr. Almost gone. Es ist fast weg. And I learned godly contentment. Und ich habe dieses göttliche Wohlgefallen kennengelernt. When I'm weak, wenn ich schwach bin, he's strong. Dann ist er stark. Strength is perfected in weakness. Die Stärke wird in der Schwachheit vollkommen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for your promises. Danke für deine Verheißungen. The promise of eternal life. Die Verheißung des ewigen Lebens. Forgiveness. Vergebung. Power. Kraft. Peace. Friede. Direction. Ausrichtung. A promise that you care for us. Eine Verheißung, dass du dich uns sorgst. Help us to be seekers of your promises. Hilf uns, dass wir Suchende sind deiner Verheißungen. And to know what is for now and what is promised in the future. Und dass wir wissen, was für jetzt gedacht ist und das, was für die Zukunft gedacht ist. And yet what you could do now. Und doch, was du jetzt tun könntest. By your sovereignty. Durch deine Souveränität. Father, help us to be a people of understanding. Vater, hilf uns, dass wir Menschen sind, die Verständnis haben. With contentment. Mit Zufriedenheit. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute jemand hier. You've never received Jesus. Du hast Jesus noch niemals angenommen. You've never put your trust in the promise of eternal life. Du hast noch niemals dein Vertrauen in das ewige Leben gelegt. The Bible says, in der Bibel steht, for God so loved the world, Gott hat die Welt so sehr geliebt, that he gave his only begotten son. Dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab. And here's the promise, und da kommt die Verheißung, that whosoever would believe on him, sodass jeder, der glaubt, should not perish, nicht verloren geht, but have eternal life. Sondern ewiges Leben hat. Have you ever believed in Jesus for eternal life? Hast du jemals Jesus darin vertraut, auf das ewige Leben? For as a gift. Als Geschenk. Pray with me right now. Dann bete mit mir jetzt. Say, Lord Jesus. Sag, Herr Jesus. Save me. Errette mich. Cleanse me. Reinige mich. Through the blood. Durch das Blut, that was poured out on the cross. Das am Kreuz vergossen wurde. I want to be part of your kingdom. Ich möchte Anteil haben an deinem Königreich. I want to be a child of God. Ich möchte ein Kind Gottes sein. I ask this. Ich bitte dich darum. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.